Setzen Sie sich. Finn setzte sich dem Weißhaarigen gegenüber. Mr. Hengelied stellte sich in der einen Ecke auf, Mr. Wiesel in der anderen. Beide falteten die Hände vor der Gürtelschnalle. Vor dem Weißhaarigen lag eine Aktenmappe, dünner als die unordentlich in die Regale gestopften Ordner. Er schlug sie auf, nahm ein Blatt heraus, schaute darauf und seufzte. »Na, das kann leicht oder schwer gehen, Mr. Feeney. Das liegt ganz bei Ihnen.« Finn beugte sich vor. »Hören Sie, so heiß ich nicht. Sie haben den Falschen erwischt.« Der Weißhaarige blickte interessiert, er legte das Blatt wieder in die dünne Mappe und klappte sie zu. »Nicht Bobby Feeney? Wirklich?« »Ich heiße Finn Murray. Murray mit IE am Ende, nicht mit AY.« Er dachte, allein dieses Detail sollte genügen, den Weißhaarigen zu überzeugen. Es war so unverwechselbar. »Tatsächlich«, sagte der Weißhaarige. »Oh, die Wunder nehmen kein Ende.« »Ich sag Ihnen, was passiert ist. Was ich glaube, was passiert ist. Als ich um die Ecke in die Peak Street kam, bin ich mit einem Kerl zusammengerasselt, der mir entgegengerannt ist. Wir sind beide hingefallen. Er ist aufgestanden und weitergerannt. Ich bin aufgestanden und weitergerannt. Die Leute da...« Er deutete auf die Männer in den Ecken. »Die müssen hinter dem anderen her gewesen sein, diesem Bobby Feeney, ja? Der hatte die gleichen Sachen an wie ich.« »Die gleichen Sachen, ja? Cabin Tealy Kappe, Nazareth T-Shirt, Lederjacke.« »Also ich weiß nicht, was er auf dem Shirt hatte, und an eine Kappe kann ich mich nicht erinnern. Das ist alles so schnell passiert, aber das ist bestimmt der, den Sie haben wollten. Sowas passiert mir dauernd.« Der Weißhaarige beugte sich vor und faltete die Hände. Vernarbt sah Finn, oder vielleicht verbrannt, auf der dünnen Aktenmappe. Er wirkte interessierter denn je. »Ach, Sie werden dauernd festgenommen, ja?« »Nee, ich meine, Pech. Ich hab dauernd Pech.« Er erzählte dem Weißhaarigen davon, wie man ihn bei der Geburt hatte fallen lassen, und von der Cherrybomb, vom gebrochenen Arm, als er sich von seiner Großmutter von der Rutsche hatte herunterlocken lassen, vom Blitzschlag. Es gab noch mehr, was er hätte anführen können, aber er dachte, der Blitz und die folgende Gehirnerschütterung wären ein guter Schluss. Wie der Höhepunkt einer Geschichte in einem Märchenbuch. »Da sehen Sie also, ich bin nicht der Typ, hinter dem Sie her sind.« »Mhm.« Der Weißhaarige lehnte sich zurück, legte eine Hand auf den Bauch, als ob er Schmerzen hätte, und seufzte. Finn hatte eine Eingebung. »Überlegen Sie doch mal, Sir. Wenn ich vor Ihren Leuten da hätte wegrennen wollen, dann wäre ich doch vor denen weggerannt. Bin ich aber nicht, oder? Ich bin denen doch sozusagen direkt in die Arme gerannt. Der andere Typ, dieser Bobby Feeney, der ist weggerannt.« »Sie sind nicht Bobby Feeney.« »Genau, Sir.« »Sie sind Finn Donovan.« »Finn Murray, mit IE.« Das hätte längst geklärt sein sollen, war es aber offenbar nicht, weshalb Finn sich unwohl fühlte. »Können Sie sich denn irgendwie ausweisen? Wenn Sie eine Brieftasche hatten, müssen Sie die sich nämlich in den Arsch geschoben haben. Das ist die einzige Stelle, wo wir nicht nachgesehen haben.« Finn langte tatsächlich nach der Gesäßtasche, ehe es ihm einfiel. »Die habe ich bei meiner Freundin vergessen. Wir haben bei ihr auf der Couch gesessen, eigentlich gelegen, und zwar Ellie oben. Und das Portemonnaie hat hinten gedrückt, und da habe ich's rausgenommen und auf den kleinen Tisch gelegt, neben unsere Bierdosen. Muss ich da vergessen haben?« »Vergessen«, sagte Mr. Wiesel grinsend. »Liegt auf der Hand«, sagte Mr. Hengelied. Auch er grinste. »Sehen Sie, da haben wir schon das Problem«, sagte der Weißhaarige. Finn hatte noch eine Eingebung. Die unangenehme Lage, in der er sich befand, unglaubliche Lage eigentlich, aber ihm blieb ja nichts anderes übrig, als sie zu glauben, schien ihm rasche Eingebungen reichlich zu bescheren. »Ich hatte meine Kinodauerkarte in die Tasche gesteckt. Lose, für den Fall, dass Ellie mit mir ins Royal...« Er tastete nach der Karte, sie war nicht da. Der Weißhaarige öffnete die Mappe, suchte zwischen den wenigen Unterlagen und hielt dann eine orangefarbene Karte hoch. »Die hier?« »Ja, die ist es. Sehen Sie meinen Namen?« Er griff danach. Der Weißhaarige lehnte sich zurück. Mr. Wiesel und Mr. Hengelied lösten die gefalteten Hände, wie um sich auf ihn zu stürzen, falls das nötig sein sollte. Der Weißhaarige hielt sich die Karte nahe vors Gesicht, als ob er kurzsichtig wäre. »Finn Murray steht hier, mit A-Y«,